Der evangelische Priester ist, sobald er sich stark genug fühlt, zur Theokratie ebenso geneigt wie der katholische. Und dabei ist schwerer, mit ihm fertig zu werden, weil er keinen Papst über sich hat. Bismarck.